Erster, wenn du gegen Feinde kämpfst, fürchte dich nicht. Jahwe, dein Gott, ist mit dir. Er hat dich aus Ägypten geführt. Zweiter, wenn ihr kämpfen wollt, soll der Priester zum Volk sprechen. Dritter, er soll sagen, höre, Israel. Ihr kämpft heute gegen eure Feinde. Habt keine Angst. Seid mutig. Vierter, Jahwe, euer Gott, geht mit euch. Er kämpft für euch gegen eure Feinde. Er gibt euch den Sieg. Fünfter, die Beamten sollen zu den Soldaten sprechen. Wer ein neues Haus gebaut hat, aber noch nicht darin wohnt, soll heimgehen. Er soll nicht im Kampf sterben. Sonst wohnt ein anderer in seinem Haus. Sechster, wer einen Weinberg gepflanzt hat, aber noch keine Früchte geerntet hat, soll heimgehen. Er soll nicht im Kampf sterben. Sonst erntet ein anderer die Früchte. Siebter, wer eine Frau heiraten will, aber noch nicht verheiratet ist, soll heimgehen. Er soll nicht im Kampf sterben. Sonst heiratet ein anderer die Frau. Achter, die Beamten sollen weitersprechen. Wer Angst hat und mutlos ist, soll heimgehen. Er soll die anderen nicht auch mutlos machen. Neunter, wenn die Beamten gesprochen haben, sollen sie Anführer für das Volk bestimmen. Zehnter, wenn du eine Stadt angreifst, biete ihr Frieden an. Elfter, wenn sie Frieden wollen und die Tore öffnen, sollen alle Menschen dir dienen. Zwölfter, wenn sie keinen Frieden wollen und Krieg führen, musst du die Stadt angreifen. Dreizehnter, wenn Jahwe, dein Gott, dir die Stadt gibt, töte alle Männer mit dem Schwert. Vierzehnter, aber die Frauen, Kinder und Tiere darfst du nehmen. Du darfst alles andere aus der Stadt nehmen. Das gibt dir Jahwe, dein Gott, von deinen Feinden. Fünfzehnter, so sollst du mit Städten verfahren, die weit weg sind. Sie gehören nicht zu den Völkern hier. Sechzehnter, aber in den Städten dieser Völker, die Jahwe dir gibt, sollst du niemanden leben lassen. Siebzehnter, du musst sie alle töten, die Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter. Jahwe, dein Gott, hat es dir befohlen. Achtzehnter, sie sollen euch nicht ihre schlechten Dinge lehren. Sie tun diese Dinge für ihre Götter. Dann würdet ihr gegen Jahwe, euren Gott, sündigen. Neunzehnter, wenn du eine Stadt lange angreifst, zerstöre die Obstbäume nicht. Ess ihre Früchte. Du sollst die Bäume nicht fällen. Bäume sind keine Menschen. Zwanzigster, nur Bäume ohne Früchte darfst du fällen. Du kannst sie nutzen, um die Stadt anzugreifen. Mach das, bis die Stadt fällt.